Abschnitt 67 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Mein Kram. Mein Kram ist nicht wie euer feiger Schmerz. Er kriecht nicht winselnd durch die Judengasse. Er bettelt nicht, dass man sein Elend fasse. Mein Kram ist nicht wie euer feiger Schmerz. Mein Kram ist nicht wie euer feiger Schmerz. Er schreitet stolz, geschmückt mit seinem Hasse. Er kriecht nicht winselnd durch die Judengasse. Mein Kram ist nicht wie euer feiger Schmerz. Ende von Mein Kram.